Abschnitt 6 aus Norwegische Volksmärchen 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Norwegische Volksmärchen 2 von Peter Christen Asbjørnsen und Jørgen Engebretsen Mu. Übersetzt von Friedrich Bresemann. Sechstens von dem Riesen, der kein Herz im Leibe hatte. Es war einmal ein König, der hatte 7 Söhne, von denen hielt er so viel, dass er nicht leben konnte ohne sie. Einer wenigstens musste immer um ihn sein. Als die Söhne groß waren, sollten die 6 Ältesten ausziehen und sich eine Frau suchen. Den Jüngsten aber wollte der Vater bei sich zu Hause behalten, und die anderen sollten eine Prinzessin für ihn mitbringen. Der König gab nun den 6 Prinzen die schönsten Kleider, die man sehen konnte. Sie waren so schön, dass man den Glanz schon weit in der Ferne sah, und jedem gab er ein Pferd, das kostete viele, viele 100 Taler, und damit reisten sie fort. Als sie nun an vielen Königshöfen gewesen waren und viele Prinzessinnen gesehen hatten, kamen sie endlich auch zu einem König, der 6 Töchter hatte. So schöne Königstöchter aber hatten die Prinzen noch nie gesehen, und jeder freite um eine von ihnen und bekam sie zur Braut. Und darauf begaben sie sich mit den Prinzessinnen wieder auf den Heimweg zu ihrem Vater. Sie waren aber in ihre Bräute so verliebt, dass sie es ganz vergaßen, auch eine Prinzessin für Aschenbrödel mitzubringen, der zu Hause geblieben war. Wie sie nun schon eine gute Strecke Weges zurückgelegt hatten, kamen sie an einer steilen Bergwand vorbei, wo ein Riesenschloss war. Der Riese kam heraus, und als er sie sah, verwandelte er sie alle in Stein, sowohl die Prinzen als die Prinzessinnen. Der König wartete immerfort auf seine Söhne, aber wie lange er auch warten mochte, sie kehrten nicht zurück. Da ward der König sehr betrübt und konnte nimmer wieder froh werden. »Hätte ich nicht dich noch«, sagte er zu Aschenbrödel, »so möchte ich gar nicht mehr in der Welt leben.« Aschenbrödel aber bat den König, dass er ihm erlauben möchte, fortzureisen, um seine Brüder wieder aufzusuchen. »Nein, das kann ich nicht«, sagte der König, »denn du kommst nachher auch nicht wieder.« Aber Aschenbrödel wollte durchaus fort und bat seinen Vater so lange, bis er ihn endlich reisen ließ. Nun hatte der König aber kein anderes Pferd für Aschenbrödel als eine alte, elende Krake, denn die 6 anderen Königssöhne hatten alle die anderen Pferde bekommen. Das kümmerte Aschenbrödel aber wenig. Er setzte sich auf seine alte Krake und reiste fort. »Lebe wohl, Vater«, sagte er, als er abreiste, »ich werde schon wiederkommen, und vielleicht bringe ich dann meine Brüder auch mit.« Als er ein Ende geritten war, traf er auf dem Wege einen Raben an, der lag da und schlug mit den Flügeln und konnte vor lauter Hunger und Mattigkeit nicht von der Stelle. »Ach, gib mir doch ein wenig zu essen«, sagte der Rabe, »dann will ich dir auch wieder helfen, wenn du mal in Not kommst.« »Ja, viel hab ich eben nicht«, sagte der Königssohn, »und du siehst auch gar nicht danach aus, dass du mir große Hilfe leisten könntest. Weil du es aber so nötig zu haben scheinst, will ich dir wohl geben, was ich vermag.« Und darauf öffnete er seinen Ranzen und gab dem Raben zu essen. Wie er nun ein Ende weitergereist war, kam er zu einem Bach. Nicht weit davon lag ein großer Lachs, der auf das trockene Land gekommen war und zappelte und konnte nicht wieder zurück ins Wasser. »Ach, hilf mir doch wieder ins Wasser«, sagte der Lachs. »Ich will dir auch wieder helfen, wenn du mal in Not kommst.« »Ja, deine Hilfe wird mir wohl nicht viel nützen«, sagte der Königssohn, »aber es wäre ja Sünde, dich hier umkommen zu lassen.« Und damit setzte er den Fisch wieder ins Wasser. Nun reiste er ein gutes Ende weiter. Da traf er auf dem Wege einen Wolf an, der lag da und wand und krümmte sich vor lauter Hunger. »Ach, gib mir doch dein Pferd zu fressen«, sagte der Wolf, »denn ich bin so hungrig, dass mir der Magen schlottert, weil ich in 2 Jahren nichts zu essen bekommen habe.« »Nein«, sagte Aschenbrödel, »das kann ich nicht.« Erst kam ich zu einem Raben, dem musste ich mein Essen geben. Darauf kam ich zu einem Lachs, dem musste ich wieder ins Wasser helfen. Und du willst nun gar mein Pferd haben. Das geht nicht, dann weiß ich nicht, wie ich meine Reise fortsetzen soll. Ja, du musst mir helfen, sagte der Wolf. Du kannst nachher auf mir reiten. Ich will dir auch wieder helfen, wenn du mal in Not kommst. Ja, was du mir helfen kannst, hat wohl nicht viel zu bedeuten, sagte der Prinz. Aber nimm das Pferd nur hin, weil du es doch so nötig hast. Als der Wolf das Pferd gefressen hatte, gab Aschenbrödel ihm das Gebiss ins Maul und legte ihm den Sattel auf den Rücken. Denn der Wolf war jetzt so stark und so groß geworden von dem, was er gefressen hatte, weit größer als ein Pferd. Wie Aschenbrödel sich aufgesetzt hatte, legte der Wolf mit ihm los. Aber so schnell hatte Aschenbrödel noch nie geritten. Als sie nun schon einen guten Weg hinter sich hatten, sagte der Wolf, »Wenn wir noch ein kleines Ende weitergekommen sind, dann werde ich dir das Riesenschloss zeigen.« Es dauerte nicht lange, so waren sie da. »Hier siehst du das Schloss«, sagte der Wolf. »Und dies hier sind deine 6 Brüder, die der Riese in Stein verwandelt hat. Und das da sind ihre 6 Bräute. Dort siehst du auch die Tür zu dem Schloss, und da musst du hineingehen.« »Nein«, sagte der Königssohn, »der Riese bringt mich um.« »Sei nur ohne Furcht«, versetzte der Wolf. »Denn wenn du hineinkommst, triffst du dort eine Prinzessin an, die wird dir wohl sagen, wie du es machen musst, um den Riesen zu töten. Und tu dann nur, wie sie dir sagt.« Aschenbrödel ging darauf hinein, und wie er durch mehrere Zimmer gekommen war, saß in dem einen die Prinzessin. Aber eine so schöne Jungfrau hatte er noch nie gesehen. »Ach, Gott steh dir bei«, sagte sie, als sie ihn erblickte. »Wie bist du hier hereingekommen? Dein Tod ist dir gewiss, denn hier wohnt ein Riese, den kann niemand töten, weil er kein Herz im Leibe hat.« »Ich will es aber doch versuchen«, sagte Aschenbrödel, »denn darum bin ich hergekommen, und meine Brüder, welche hier in Stein verwandelt sind, wollte ich auch gern erretten und dich dazu, wenn ich könnte.« Wie nun die Prinzessin ihn durchaus nicht überreden konnte, wieder fortzugehen, sagte sie zu ihm, »Lass uns denn zusehen, wie wir es am besten anfangen. Krieche hier unter dieses Bett, und da musst du still liegen bleiben und genau zuhören, was der Riese sagt, wenn ich ihn ausfrage.« Er kroch nun unters Bett, und kaum war das geschehen, so kam der Riese an. »Hutetu, hier riecht's so nach Menschenfleisch«, rief er. »Ja, es flog hier eine Elster vorbei mit einem Knochen im Schnabel, den ließ sie durch den Schornstein fallen«, sagte die Prinzessin. »Ich habe mich zwar beeilt, ihn wegzuschaffen, aber es muß wohl noch der Geruch davon zurückgeblieben sein.« Und damit war der Riese zufriedengestellt. Als es Abend wurde, legten sie sich zu Bett, und wie sie eine Weile gelegen hatten, sagte die Prinzessin, »Da ist eins, wonach ich dich gern fragen wollte, aber du musst auch nicht böse werden.« »Was ist denn das?« fragte der Riese. »Oh«, sagte sie, »ich möchte gern wissen, wo du dein Herz hast, weil du es doch nicht bei dir trägst.« »Das ist etwas, wonach du nicht zu fragen brauchst«, sagte der Riese, »sonst liegt es dort unter der Türschwelle.« »Aha, da wollen wir es schon finden«, dachte Aschenbrödel, der unter dem Bett lag. Am nächsten Morgen stand der Riese früh auf und streifte nach dem Wald zu. Kaum war er fort, so fingen Aschenbrödel und die Prinzessin an, unter der Türschwelle zu suchen. Aber was sie auch suchen und graben mochten, so fanden sie doch nichts. »Diesmal hat er uns angeführt«, sagte die Prinzessin, »aber wir müssen's noch einmal versuchen.« Darauf pflückte sie die schönsten Blumen, die sie finden konnte, und bestreute damit die Türschwelle, nachdem sie dieselbe vorher wieder instand gebracht hatten. Wie es um die Zeit war, dass sie den Riesen zu Hause erwarteten, musste Aschenbrödel wieder unters Bett kriechen. »Hutetu, hier riecht's so nach Menschenfleisch«, sagte der Riese, als er eintrat. »Oh, das ist wohl noch der Knochen von gestern«, sagte die Prinzessin, und damit war der Riese zufrieden. Nach einer Weile fragte er, wer denn all die schönen Blumen auf die Türschwelle gestreut hätte. »Oh, das habe ich getan«, sagte die Prinzessin. »Und wozu soll das?«, fragte der Riese. »Meinst du denn nicht, dass ich dich so lieb habe, um die Schwelle mit Blumen zu bestreuen, wenn ich weiß, dass dein Herz darunter liegt?«, sagte die Prinzessin. »Ah so«, sagte der Riese, »sonst liegt es aber nicht da.« Als sie sich am Abend zu Bett gelegt hatten, bat die Prinzessin ihn, er möchte ihr doch sagen, wo sein Herz wäre. Denn sie hielt so viel von ihm, sagte sie, und darum möchte sie es so gern wissen. »Oh, es liegt dort in dem Wandschrank«, sagte der Riese. »Haha«, dachte Aschenbrödel, »da wollen wir es schon finden.« Den nächsten Morgen machte der Riese sich wieder früh auf und streifte nach dem Wald zu. Kaum aber war er gegangen, als Aschenbrödel und die Königstochter den ganzen Schrank durchsuchten, um sein Herz zu finden. Aber wie fleißig sie auch suchten, so fanden sie auch diesmal nichts. »Wir müssen's noch einmal probieren«, sagte die Prinzessin. Sie schmückte nun den Schrank mit Blumen und mit Kränzen, und gegen Abend musste Aschenbrödel wieder unters Bett kriechen. Darauf kam der Riese an. »Hutetu, hier riecht's so nach Menschenfleisch«, sagte er, als er eintrat. »Ach, es ist wohl immer noch der alte Knochen«, sagte die Prinzessin. »Der Geruch will gar nicht wieder fort.« Damit war der Riese zufrieden und sagte weiter nichts. Wie er aber darauf den Schrank erblickte, der mit Blumen und Kränzen geschmückt war, fragte er die Prinzessin, wer das getan hätte. »Ach, das habe ich getan«, sagte sie. »Und wozu soll die Torheit?«, fragte er. »Meinst du denn nicht, dass ich dich so lieb habe, um den Schrank mit Blumen und Kränzen zu schmücken, wenn ich weiß, dass dein Herz darin liegt?«, sagte sie. »Kannst du so närrisch sein und das glauben?«, sagte der Riese. »Ich muss es ja wohl glauben, wenn du es sagst«, versetzte die Prinzessin. »Du bist ein Narr«, sagte der Riese. »Wo mein Herz ist, dahin kommst du nie.« »Du könntest mir aber doch wohl sagen, wo es ist«, sagte sie. Nun konnte der Riese nicht anders, sondern musste es ihr sagen. »Weit, weit von hier in einem Wasser«, sagte er, »liegt eine Insel. Auf der Insel steht eine Kirche. In der Kirche ist ein Brunnen. In dem Brunnen schwimmt eine Ente. In der Ente ist ein Ei. Und in dem Ei, da ist mein Herz.« Am Morgen früh, als es noch nicht dämmerte, streifte der Riese schon wieder nach dem Wald zu. »Ja, nun muss ich auch fort«, sagte Aschenbrödel, »wenn ich bloß den Weg wüsste.« Er sagte darauf der Prinzessin Lebewohl, und als er draußen vors Schloss kam, stand der Wolf noch da und wartete auf ihn. Aschenbrödel erzählte ihm alles, was ihm im Schloss begegnet war, und sagte, nun möchte er gern zu dem Brunnen in der Kirche, wenn er bloß den Weg dahin wüsste. Der Wolf aber sagte, den Weg wollte er schon finden, er sollte sich nur auf seinen Rücken setzen, und darauf ging es fort über Klippen und Hügel, über Berg und Tal, dass es nur so sauste. Als sie schon manchen lieben Tag gereist waren, kamen sie endlich zu einem Wasser. Nun wusste der Königssohn nicht, wie er hinüberkommen sollte. Aber der Wolf sagte zu ihm, er solle sich bloß nicht fürchten, und dann sprang er ins Wasser und schwamm mit dem Prinzen hinüber zu der Insel. Als sie aber zu der Kirche kamen, hing der Schlüssel ganz oben an der Turmspitze. Nun wusste der Königssohn wieder nicht, wie er ihn herunterkriegen sollte. »Du musst den Raben zu Hilfe rufen«, sagte der Wolf, und das tat der Prinz. Da kam der Rabe geflogen, schwang sich hinauf zu der Turmspitze und holte den Schlüssel herunter. Nun konnte der Prinz in die Kirche kommen, und als er zu dem Brunnen kam, schwamm die Ente darin auf und ab, so wie der Riese gesagt hatte. Der Prinz fing nun an, sie zu locken, und lockte so lange, bis sie so nahe kam, dass er sie greifen konnte. Wie er sie aber aus dem Wasser hob, ließ sie das Ei in den Brunnen fallen. Nun wusste Aschenbrödel nicht, wie er das Ei wiederbekommen sollte. »Du musst jetzt den Lachs zu Hilfe rufen«, sagte der Wolf. Da rief der Prinz den Lachs, und dieser kam sogleich und holte das Ei herauf. Nun, sagte der Wolf zu dem Prinzen, solle er das Ei in der Hand drücken. Und wie der Prinz das tat, schrie der Riese laut auf. »Drück noch einmal zu«, sagte der Wolf. Und wie der Prinz noch einmal zudrückte, erhob der Riese ein klägliches Gewinsel und bat und flehte um sein Leben. Er wolle auch alles tun, was der Königssohn verlangte, wenn er ihm bloß nicht das Herz entzweidrücken wollte, sagte er. »Sage ihm, wenn er deine 6 Brüder, die er in Stein verwandelt hat, wieder in Prinzen umschafft und ihre Bräute in Prinzessinnen, dann solle er das Leben behalten«, sagte der Wolf. Und das tat der Prinz. Ja, dazu war der Troll sogleich bereit. Er verwandelte die 6 Brüder wieder in Prinzen und ihre Bräute wieder in Prinzessinnen. »Drück jetzt das Ei entzwei«, sagte der Wolf. Nun drückte Aschenbrödel das Ei entzwei und da barst der Riese mitten voneinander. Wie sie ihn nun quitt waren, ritt Aschenbrödel wieder zurück nach dem Bergschloss. Da standen alle seine 6 Brüder mit ihren Bräuten frisch und gesund vor ihm. Und Aschenbrödel ging in den Berg und holte sich die Prinzessin. Die wurden nun seine Braut und darauf reisten sie alle miteinander zurück nach dem Schloss des Königs. Wie nun der alte König alle seine 7 Söhne mit ihren Bräuten ankommen sah, da freute er sich nicht wenig, kannst du glauben. Aber die schönste von allen Prinzessinnen war doch die Braut von Aschenbrödel, und er musste sich mit ihr bei Tafel oben ansetzen. Darauf hielten alle Prinzen Hochzeit mit ihren Bräuten, und es wurde gegastet und gejubelt viele Tage lang. Und haben sie nicht ausgejubelt, so jubeln sie wohl noch. Ende von Abschnitt 6. Gelesen von Fini im August 2025.